Wir starten mit Musik von Klaus Ospalt. Der aus Münster stammende Komponist hat einen höchst individuellen Stil entwickelt, der stark von Literatur inspiriert scheint. Zuletzt zieht sich insbesondere der früh in den Kerkern der spanischen Faschisten verstorbene Miguel Hernández wie ein roter Faden durch Ospalts Schaffen, auch wenn die Texte selbst in der Musik gar nicht direkt in Erscheinung treten oder gar vertont werden. So zum Beispiel in seiner Trias »Entlegene Felder«. Den dritten Teil daraus hören wir jetzt, Entlegene Felder 3, mehr Wurzel als Mensch für Orchester, Klavier und achtstimmigen Kammerchor. Pianist Martin Bellheim musiziert zusammen mit dem Ensemble Singapur und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Leitung hat Peter Rundl. Thank you.

Thank you.

Thank you. Wir hörten Entlegene Felder 3 von Klaus Ospalt. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 2019 mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Peter Rundl. Klavier spielte Markus Bellheim, gesungen hat das Ensemble Singapur. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 geht es weiter mit dem Werk Veränderliche Langsamkeiten 3 für Violine, Horn und Live-Transformation von Franz Schillinger. Heinrich Rau Violine, Wilfried Krüger Horn und Franz Schillinger Live-Elektronik. Thank you. Thank you. Heinrich Rau, Violine, Wilfried Krüger, Horn und Franz Schillinger, Live-Elektronik. Das war das Stück Veränderliche Langsamkeiten Nummer 3 von Franz Schillinger. Kolibri, so lautet der nächste Titel von Joachim F.W. Schneider. Der aus Feuchtwangen stammende Komponist studierte Komposition bei Heinz Winbeck an der Musikhochschule Würzburg. Mehrere nationale und internationale Auszeichnungen hat er schon erhalten für seine Werke in den unterschiedlichsten Besetzungen. Seine Musik ist komplex und zumeist mikrotonal. Sie bedient sich aller Ausdrucksmöglichkeiten und Techniken der einzelnen Instrumente. In dieser Aufnahme spielt das Ensemble Maderna. Thank you. Wir hörten das Ensemble Moderna mit Barbara Hasenpusch Piccolo und Altflöte, Wolfgang Ostermeier und Hubert Steiner Gitarre. Sie spielten das Werk Kolibri von Joachim F. W. Schneider. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 folgt jetzt noch das Klavierkonzert Ataraxia von Walter Zimmermann. Solist Kurt Rubel spielt zusammen mit dem Neophon-Ensemble unter Konstantin Heuer. Thank you. Thank you. Das war das Klavierkonzert Ataraxia von Walter Zimmermann mit dem Pianisten Kurt Rubel und dem Ensemble Neophon. Die Leitung hatte Konstantin Heuer.